Und ich habe mich aber für Romane und Psychologie immer sehr begeistert. Oder sagen wir mal, es war etwas, was ich sehr spannend fand. So habe ich alles Mögliche gelesen, auch schon in diesen 30er Jahren, Freud, Jung und eben die ganzen englischen Huxley und was es immer noch aus Amerika und Frankreich Interessantes kam. Also das war ein frühes Interesse, das sich sicherlich vertieft hat durch meine Begegnung mit Alexander Mitscherlich, und das war 1947 in Ascona in der Schweiz. Da war ich eigentlich, um die anthroposophische Medizin zu lernen, aber die Psychologie und dann insbesondere immer mehr auch vor allem die Freudsche Psychologie hat mich gefangen genommen. Ich bin dann später, Anfang der 50er Jahre, nach London gegangen in eine Analyse zu Michael Behlend, der hier ja auch ein recht bekannter Mann ist. Da bin ich in den Seminaren von Anna Freud und Melanie Klein, Paula Heimann, also drei Frauen, die mir imponiert haben, gesessen. Und die Begegnung dort mit einer Psychoanalyse, die es ja in Deutschland damals gar nicht mehr gab, war für mich, wenn man so will, ein Meilenstein in meinem Leben. Also da wurde mir erstmal klar, was Freud und die unmittelbare Begegnung mit der Psychoanalyse am eigenen Leibe bedeutete. In Ihrem jüngsten Buch haben Sie geschrieben, dass sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, dass Sie ja eigentlich zwischen zwei Ländern aufgewachsen sind, Dänemark und Deutschland. Ja. Naja, ich meine, das denke ich auch. Wenn man also nicht nur auf das, ich habe jetzt eben versucht zu erzählen, was mir das Lesen gebracht hat. Das eigene Erleben ist sicherlich nicht weniger wichtig, und das hatte eben etwas damit zu tun, dass ich ja eigentlich zwischen zwei Nationen geboren bin, nicht nur rein örtlich, sondern auch psychisch, was mein Verhältnis zu meinen Eltern betraf und den sie jeweilig umgebenden Freundeskreis. Also mein Vater war ein nationaldenkender, fühlender Däne und meine Mutter eine entsprechend nationaldenkende, fühlende Deutsche. Und da musste ich schon früh erleben, dass diese beiden Mentalitäten einander erstens nicht besonders freundlich gesonnen waren. Ich will nicht behaupten, dass mein Vater meiner Mutter nicht freundlich gesonnen war, aber was dahinter an nationalen Mentalitäten und Vorstellungen und Idealen und Selbstverständnissen stand, das war sich nicht sehr freundlich gesonnen. Und war auch in der Tat so im Verhalten untereinander, habe ich doch früh Unterschiede empfunden. Und das heißt, ich musste mich eigentlich in beide Arten des Denkens, sich Verhaltens einfühlen. Und immer ein Stück Distanz von der jeweiligen Identifikation vornehmen, in der ich gerade hoffte, untergehen zu können. Das konnte ich nicht. Ich musste immer wieder Distanz nehmen und immer eine Sache dann doch wieder von einer anderen Seite sehen. Und ich denke, das ist es genau, was auch von einem Psychoanalytiker gefordert wird. Also diese Art, mit sich und mit Menschen umzugehen, war mir schon von Kindheit an, wenn man so will, auf den Leib geschrieben. Also meine wichtigsten Erlebnisse waren erstens die Konfrontation mit Freud, die ich also sehr lebendig und unmittelbar erst in London Anfang der 50er Jahre erlebte. Danach eigentlich war es mir erst eindeutig klar, dass die Psychoanalyse mir das geben konnte, wonach ich suchte, und keine andere psychologische Richtung. Die ist dann für mich wirklich zur Hauptsache meines Bemühens geworden, und zusammen mit Alexander Mitscherlich, der sich dann auch in der gleichen Richtung entwickelte, haben wir dann in Heidelberg eigentlich, bevor das Sigmund Freud-Institut aufgebaut wurde, haben wir in Heidelberg sehr intensiv für die Wiederbelebung der Psychoanalyse zu arbeiten versucht. Es kamen damals sehr viele Leute, die emigriert waren, aus Amerika, der Erikson, aus England, der Behlend, die Paula Heimann, und viele, viele andere kamen nach Deutschland und brachten das zurück, und das war in Heidelberg, was uns ja durch die Nazizeit verloren gegangen war. Das waren außerordentlich wichtige und anregende Jahre, die damals in Heidelberg stattfanden. Und in dieser Zeit, nämlich schon vor dem Geburtstag, Freuds 1956, das war vielleicht der Durchbruch, nämlich dass der damalige Ministerpräsident Zinn mit Alexander Mitscherlich übereinstimmte, dass es dringend notwendig war, ein psychoanalytisches Institut in Frankfurt wieder aufzubauen, das es ja schon einmal gegeben hatte. Und es gab damals das Institut für Sozialwissenschaften von Horkheimer und Adorno geleitet. Und das war ja ursprünglich mit einem psychoanalytischen Institut verbunden gewesen. Und diese drei Leute, Zinn, Horkheimer, Adorno, später auch Habermas, haben sehr dafür sich eingesetzt, dass in Frankfurt ein psychoanalytisches Institut, nämlich das Sigmund Freud Institut, gegründet werden sollte. Das fing schon 53, 54 an, die ganzen Verhandlungen. 56 hat sich dann der Zinn auch sehr dafür eingesetzt. Und so hat es sich langsam ergeben, dass 1960 das Sigmund Freud Institut hier in Frankfurt gegründet wurde. Und war das schwierig, das durchzusetzen? Sehr schwierig. Es war vor allem sehr schwierig, eine Professur für Alexander Mitscherlich zu bekommen, da er ja in der Universität zwar nie offen, aber untergründig bekämpft wurde aufgrund seines Buches Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Das heißt, die Sammlung der Dokumente aus dem Nürnberger Prozess über alles, was Ärzte an Versuchen und Experimenten unmenschlicher Art mit den damaligen KZ-Insassen und ähnlichen menschenunwirten Lebens vorgenommen hatten. Das wäre also auch durch äußere Unterstützung gar nicht möglich gewesen. Es war zum Beispiel hier so, dass ein Lehrstuhl für psychosomatische Medizin gegründet wurde, damit er, Alexander Mitscherlich, diesen Lehrstuhl bekam. Und daraufhin hat die hiesige Fakultät gesagt, wir verzichten auf diesen Lehrstuhl. Nämlich die Vorstellung, Alexander Mitscherlich in der Medizin auf einem Lehrstuhl sitzen zu haben, das war ihnen derartig zuwider, dass sie lieber überhaupt diesen Lehrstuhl nicht haben wollten. Das heißt, er wurde erst mit Hilfe von Adorno, Habermas in der geisteswissenschaftlichen Fakultät, nämlich in der Psychologie, zum ordentlichen Professor, die Medizin, und da war er schon 60 und er war immerhin einer der bekanntesten Leute dieser Zeit, die Medizin hat es abgelehnt, ihm einen Lehrstuhl zu geben. Das haben Sie auch in Ihren Büchern geschrieben, dass Psychoanalytiker eigentlich Außenseiter sind. Und wenn ich mir so die psychoanalytische Bewegung hier in der Bundesrepublik angucke, seitdem in den 60er Jahren die Psychoanalyse eigentlich sich etabliert hat, vermisse ich das manchmal. Und Sie sind da eigentlich eine der wenigen, die sich eben auch um gesellschaftliche Fragen kümmert. Wenn man dann anerkannt wird, und gar keine Frage, die Psychoanalyse wurde anerkannt. Also zum Beispiel gab es ja zahlreiche Veröffentlichungen über die Psychoanalyse, die sehr gut verkauft wurde, wie das vorher, also auch, ich würde sagen, vor 33 nicht der Fall war. Also plötzlich wurde die Psychoanalyse Mode und ließ sich überall verkaufen, war gesellschaftlich anerkannt. Das heißt, die psychoanalytischen Institutionen haben sich auch entsprechend etabliert. Also aus der Psychoanalyse, die ein Außenseiter in der Gesellschaft gewesen war, als eben auch als Wissenschaft zu Freuds Zeiten, wurde eine etablierte Wissenschaft, die mit entsprechenden rigiden Strukturen ihrer Ausbildung und dem Aufbau der Ausbildung, an der ich ursprünglich ohne Zweifel auch teilgenommen hatte, wurde sie wirklich zu einer bürgerlich anerkannten Institution und war gewiss kein Außenseiter mehr. Meines Erachtens ist es sehr schlecht bekommen. Denn das freie Denken, was eigentlich mit der Psychoanalyse, man muss ja immer mit dem dritten Ohr zuhören. Man muss ja immer hören, was sagt der Patient eigentlich? Oder wenn Sie wollen, was sagt die Gesellschaft eigentlich? Denn nach wie vor ist das Private das Politische und das Politische das Private, nicht? Die Menschen sind einfach durchdrungen von dem, was in ihrer Gesellschaft vor sich geht, verinnerlichen das, verhalten sich dann wieder und auf diese Weise beeinflussen sie erneut die Gesellschaft. Das ist ein Circulus Vitiosus, also nicht im schlimmen Sinne, sondern einfach ein braucht nicht im schlimmen Sinne sein, kann natürlich sehr wohl im schlimmen Sinne sein, aber aber es ist eben eine gegenseitige Durchdringung, die man erkennen muss und für die man dann dauernd mit einem dritten Ohr auch noch zuhören muss. Das heißt, man kann niemals mit Denken aufhören und niemals aufhören zu sehen, ja, was geht eigentlich vor sich? Also man darf nicht aufgrund von vorgefassten Meinungen seinen Patienten zuhören oder auch der Gesellschaft zuhören, sondern immer nur meines Erachtens mit einer stets offenen, kritischen Haltung. Und das ist natürlich schwer, wenn man sich gleichzeitig an bestehende Verhältnisse anpassen will. Das heißt ja, man passt sich auch gleichzeitig an bestehende Meinungen, Vorurteile, Ziele an. Und das wird dann zu einer Haltung, die dem psychoanalytischen Denken eigentlich grundlegend widerspricht. Und wie kommt es, dass Sie und Ihr Mann wirklich das genau nicht gemacht haben, sondern nicht nur mit dem dritten Ohr zugehört haben, sondern das eben auch noch ausgedrückt haben und veröffentlicht haben? Ein Großteil der Psychoanalytiker, auch in Amerika, England, Erikson, Barland, viele andere, haben das auch getan. Nicht? Diese Art, sich an rigide Institutionalisierung zu gewöhnen, lag nicht jedem. Es mag in Deutschland, das ja sich so nach Funktionieren und nach Ordnung sehnt, das liegt nun, glaube ich, wirklich in der deutschen Mentalität, dann besonders stark zum Ausdruck gekommen sein. Aber ich würde schon sagen, dass weder Alexander Mitscherlich noch ich, so was die Psychoanalytiker betrifft, im Ganzen gesehen eine Ausnahme sind. Das hat es immer wieder gegeben, dass man eben doch weiterhin offen und kritisch blieb und niemals oder zumindest immer danach strebte, nicht vorgefassten Meinungen zum Opfer zu fallen. Auch bei sich selber nicht. Trotzdem ist es ja so, dass hier in Deutschland eigentlich sehr wenige Psychoanalytiker sich so offen mit gesellschaftspolitischen Fragen auch befassen und auch immer wieder drauf dringen und da auch nicht aufgeben. Ja, sicherlich. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass insbesondere ich als Frau, wissen Sie, ein Mann, der Macht hat, vor dem haben ja die Kollegen eher Angst, aber vor einer Frau, die sich um ein Gebiet kümmert, nämlich zum Beispiel um die Frauenbewegung, um den Feminismus, macht sich damit gewiss keine Freunde und wird auch nicht besonders zimperlich behandelt, denn Frauen besitzen ja ähnlich die Macht, die Männer besitzen, so dass man auch nicht zurückschreckt, sie nicht immer freundlicherweise als Außenseiter zu behandeln, eben aufgrund dessen, dass man Frauen ja nicht vollnimmt, vor allem dann nicht, wenn man auch vor ihrer Macht keine Angst haben muss oder ihrer nicht vorhandenen Macht. Ja, da sind Sie schon bei einem Ihrer zwei großen Themen. Von den vielen, die Sie haben, sind das, glaube ich, die beiden, die Sie am meisten interessieren, die Trauerarbeit und die Frauenbewegung. Ja, ich meine, die Trauerarbeit, das ist klar. Wissen Sie, mein Leben war ja durch die Nazizeit sehr geprägt, das ist ganz klar. Ich war in der glücklichen Lage, Eltern zu haben, die sich dafür nicht begeistern konnten. Mein Vater als denen natürlich sowieso nicht. Ich hatte später auch Freunde, Lehrer, Lehrerinnen, die mich mit ganz anderer Art des Denkens konfrontierten, mit denen ich mich identifizieren konnte. Aber trotzdem war das ja eine schreckliche Zeit, nicht nur persönlich, sondern mir persönlich ist ja nichts weiter passiert, sondern auch vor allem aufgrund dessen, was man wahrnehmen musste. Nicht nur der schreckliche Krieg, die entsetzlichen Grausamkeiten, die jeder Krieg mit sich bringt, sondern auch diese wirklich ja, zynisch unmenschliche Haltung. Und es war ja nicht nur eine zynische Haltung. Wir haben eben einmal dieses eine kleine Buch geschrieben, es ist eigentlich ein Kapitel aus der Unfähigkeit zu trauern, die deutsche Art zu lieben. Nicht? Das waren Idealisierungen furchtbarster Art. Also man hatte ganz bestimmte Ideale, von denen ich ja sagen würde, wenn man sie genau anguckt, das waren wirklich auf den perversen Höhepunkt getriebene Männlichkeitsideale. Nicht? Wenn man Himmlers Rede hört, ich kann sie jetzt nicht genau zitieren, aber in etwa die deutsche Härte und dabei doch anständig geblieben zu sein, indem man so und so viel Juden umgebracht hat, das wird einmal ein nie geschriebenes Ruhmesblatt. Das ist ein nie geschriebenes, wahrscheinlich nie zuschreibendes Ruhmesblatt in der deutschen Geschichte. Nicht? Also den grauenvollsten Massenmord, den man sich auch in seinen entsetzlichsten Fantasien eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, der wird als Ruhmesblatt der deutschen Geschichte dargestellt. Also um einfach nur mal zu zeigen, das war nicht nur Zynismus, es waren pervertierte Ideale aufgrund dessen dieser Wahn des Völkermordes geschehen konnte. Und das waren wirklich Männlichkeitsideale, wirklich pervertierte Männlichkeitsideale, so wie ja auch die Frau einerseits in der Nazizeit auf sentimentalste Weise idealisiert wurde und andererseits natürlich in der ganzen Nacht, wie man sie auch behandelt, einer traditionellen, abgrundtiefen Verachtung ausgesetzt war. Und Sie selber haben im Krieg dann aber studiert? Okay. Ich habe im Krieg studiert, bin dann in den letzten Kriegsjahren nach Dänemark zurückgegangen. Da hat es eine Denunziation gegeben von mir und einigen meiner Freunde, dass wir also Feindsender abgehört hätten. Ich bin dann auch einem Verhör ausgesetzt gewesen. Und das hat mich mit dazu bewogen, dann nach Dänemark zu gehen, wo ich mich sicherer fühlte. Denn das weiß ich noch ganz genau, das habe ich mir ja auch immer zum Vorwurf gemacht, nicht, was hat man eigentlich getan gegen diese Unmenschlichkeit? Ich weiß genau, dass ich immer nur dachte, ja, das ist entsetzlich und du müsstest noch viel mehr tun. Aber es war auch ein sehr, sehr starker Wunsch, da am Leben zu bleiben. Aber eins, was Sie sicherlich dagegen getan haben, ist, Ihr Denken beizubehalten, sich also da nicht auf diese Ideale einzulassen. Nein, wissen Sie, das war auch gar nicht drin, wenn man so will. Nicht? Ich war nun auch immer wieder viel in Dänemark. Ich war ja auch monatelang in Dänemark. Ich hatte auch Kontakte mit der dänischen Widerstandsbewegung. Und diese Art des Denkens war auch in den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, in der Literatur, die mir ja auch nach wie vor in Dänemark, auf denen ich sprach ja auch Dänisch natürlich, zugänglich war. Es war gar nicht drin, es war gar keine Möglichkeit. Es war ja auch so, es war entsetzlich. Man hat ja auch gezittert vor Hass. Ich weiß, ich habe wirklich gezittert vor Hass, aber gleichzeitig auch vor Verachtung. Nicht? Es war auch so lächerlich, es war auch so unter jedem Niveau. Zuerst in der Schule haben wir immer nur die Komik gesehen und gar nicht gesehen, wie das nicht nur zu verachten ist und eine komische Art von Niveaulosigkeit darstellt, sondern eben, dass es außerordentlich gefährlich ist. Das wurde einem ja erst langsam klar. Ich meine, da kann ich von Glück sagen, vielleicht, wenn ich anderen Beeinflussungen ausgesetzt wäre, wer weiß, nicht? Ja, und Sie haben dann in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, das mit Ihrem Mann zusammen das Buch Die Unfähigkeit zu trauern geschrieben. Ja, wissen Sie, ich meine, es war ja für uns alle, die den Krieg überlebt hatten. Und wie mein Sohn mir immer vorgeworfen hat, dass ich Hitler nicht umgebracht habe. Ich meine, das wäre ein Größenwahn gewesen, wenn ich geglaubt hätte, dass ich das gekonnt hätte. Aber es war ja für uns alle auch immer eine große Auseinandersetzung, nicht nur mit dem Denken der anderen, sondern es blieb ja auch eine Menge an Schuldgefühlen da, nicht? Was hatte man nicht getan und wo hätte man mehr tun können und wieso eigentlich kam es, dass Menschen, die man liebte, plötzlich zu Fremden wurden, weil sie ganz anders dachten? Und wie kam es, dass eine Kultur, mit der man da sehr verbunden und identifiziert war, nämlich die deutsche, wie kam es, dass aus dieser Art des Denkens eine solche Unmenschlichkeit sich entwickeln konnte? Denn ich meine, Hitler ist nicht vom Himmel gefallen, das ist klar, da gibt es einen Trend, der zumindest bis 1871, bis zum Beginn des deutschen Nationalstaates, leicht zurückzuverfolgen ist. Also wie war das in uns selber? Was ist eigentlich in uns selber gewesen, was vielleicht doch sich damit identifiziert hat, auch wenn wir uns bewusst uns voller Hass dem gegenüber innerlich verhalten haben? Also es hatte sehr viel mit Trauer und Schuld, auch Scham, in einem selber zu tun und dann auch natürlich mit der ganzen Entwicklung nach dem Krieg, also was zum Krieg geführt hatte und zum Nazireich und was nachher kommt, das langsam sich immer mehr bewusst werden, was dazu geführt hat und wie es heute noch aussieht und was auch das mit dem eigenen Inneren zu tun hat, das war uns außerordentlich wichtig. Also wenn Sie wollen, wir haben es gegen die sich wieder etablierende Gesellschaft geschrieben, aber wir haben es auch als Durcharbeitung eigenen Erlebens empfunden. Und das hat für uns doch auch ein Stück Bearbeitung unserer eigenen, unserer eigenen Vergangenheit bedeutet. Ja, und Sie haben das Buch geschrieben und jetzt 20 Jahre danach eigentlich das Buch nicht nochmal geschrieben, aber nochmal wieder darauf hingewiesen in Ihrem letzten Buch. Und es hat sich eigentlich wenig, also die Trauerarbeit ist immer noch nicht geleistet. Wissen Sie, es scheint außerordentlich schwierig zu sein, nicht für einen einzelnen Trauerarbeiter zu leisten und für ein ganzes Volk. Aber ich sehe keine andere Chance als für dieses Volk. Selbstverständlich habe ich mich weiterhin damit beschäftigt. Das war nun mal ein einschneidendes Erlebnis. Und man sieht ja, es ist nicht aus der Welt, nicht? Also, wie ich sagte, auch Nazi-Symbole, Nazi-Vereinigungen lassen sich heute verbieten, aber Nazi-Strukturen, ganz bestimmte Arten des Denkens und sich Verhaltens, die setzen sich fort. Und wenn man das sieht, ja, dann hört die Arbeit daran nicht auf. Nicht? Also 1967, als wir das Buch geschrieben hatten, kam ja dann 68 der Aufstand der Studenten und der Versuch, sich wirklich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, der sich allerdings ein bisschen in Richtung Kritik an den Vätern äußerte. Nicht nämlich die Studentenbewegung selber, hat die Väter befragt. Gewiss, die waren direkt dabei. Die nächste Generation ist meines Erachtens, wenn sie in einem Lande lebt, wo doch diese Strukturen so schnell nicht verschwinden, ganz eindeutig nicht verschwinden, ist mitverantwortlich, denn sie gehört dazu. Sie ist nicht schuldig, aber sie ist mitverantwortlich. Und irgendwie haben sie Schuldgefühle aufgrund ihrer Identifikation mit den Vätern auf die Väter abgewälzt, haben die kritisiert, die angegriffen. Nicht zu Unrecht, sie wollten ja auch endlich mal mit ihnen reden, aber auch ein bisschen, um sich dann herauszuhalten. Und das hat ja nicht funktioniert. Nicht? Die Studentenbewegung ist ja gut, es hat sich manches Denken erhalten, aber im Großen und Ganzen ist sie wieder in sich zusammengefallen. Eigentlich ist die Frauenbewegung die einzige Bewegung, die noch ein Stück Kraft hat, die aus dieser Zeit sich ergeben hat. Also ich denke, es ist, wissen Sie, das ist eine noch lange nicht abgeschlossene Arbeit. Und ich habe nun versucht, die letzten 20 Jahre, die ich weiter miterlebt habe, zu sehen, wie sieht es da eigentlich aus? Was macht man mit der Vergangenheit? Wie erinnert man sich, nicht? Und Erinnerungen an so tragische, entsetzliche Geschehnisse sind ja schwer durchzuarbeiten. Aber wenn man sie nicht durcharbeitet, also das heißt immer, ich glaube, unser früherer Bundeskanzler Schmidt hat gesagt, kein Volk kann mit einer verbrecherischen Vergangenheit leben. Ja, das ist ein Postulat, aber das ist keine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Das heißt, wenn es nicht mit einer verbrecherischen Vergangenheit leben kann, dann muss es eben auf der Basis einer Lüge leben, nicht? Denn die Vergangenheit war verbrecherisch. Und auf der Basis einer Lüge zu leben, halte ich für sehr, sehr viel ungünstiger, als auf der Basis einer Erkenntnis zu leben und mit dieser Erkenntnis so zu arbeiten, dass man in der Tat sich löst von Verhaltensweisen und Strukturen, die zu einem solchen Verbrechertum eines ganzen Volkes führen können. Nur dadurch befreit man sich auch davon. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, sich von Schuld und Scham so weit zu befreien, dass man sich zu verändern vermag. Das heißt, indem man sich verändert, tut man ja etwas gegen die Wiederholung. Da hat man das Einzige getan, um sich von einer verbrecherischen Vergangenheit zu befreien, was es überhaupt noch gibt. Aber je länger das her ist, und das sind ja nun schon über 40 Jahre, desto schwieriger wird es ja auch, da wirklich Erinnerungs- und Trauerarbeit zu leisten. Ja, aber wissen Sie, es ist nicht vorbei. Ich meine, Erinnerungsarbeit kann jeder leisten und sollte jeder leisten, der sich in irgendeiner Weise verantwortlich für das fühlt, was ihn täglich umgibt. Und was ihn täglich umgibt, ist auch unmittelbar nach wie vor mit der Vergangenheit verbunden. Sie haben den Barbie-Prozess gesehen. In Frankreich waren die Zeitungen voll, in Deutschland hat man kaum was darüber geschrieben. Also selbst wenn wir es nicht tun, uns erinnern, glauben Sie mir, rund um uns, die Länder, nicht nur rund um uns, sondern auch überall in der Welt, werden sich die Menschen daran erinnern. Also wir werden dauernd mit diesen Erinnerungen konfrontiert, selbst wenn wir glauben, ihnen entgehen zu können. Und zu sagen, wir wollen doch nicht immer in der Vergangenheit wühlen. Ja, es geht nicht um ein Wühlen in der Vergangenheit. Es geht um eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit der Vergangenheit in der Gegenwart, um sich davon zu befreien. Und das wird noch viele, viele Jahre dauern. Und die Abwendung von dieser Arbeit, Erinnerungs- und Trauerarbeit, wird nur dazu führen, dass wir es mit einer Wiederholung des Immergleichen zu tun haben. Das heißt, wir werden uns nie verändern können und damit in der Tat Abschied von der Vergangenheit nehmen können, ohne eben jene trauernde Erinnerungsarbeit. Ja, nun sind ja Psychoanalytiker eigentlich diejenigen, die sehr viel mit Durcharbeiten, Erinnern, Trauerarbeit zu tun haben. Und auch in der psychoanalytischen Vereinigung gab es ja eine Zeit, wo eben die eigene Vergangenheit, also die, was im Dritten Reich mit der Psychoanalyse passiert ist, da war es auch sehr schwer, sich daran zu erinnern, das durchzuarbeiten. Ja, selbstverständlich. Die haben sich nicht anders verhalten als der Durchschnitt der Bevölkerung auch. Wir haben ja hier eine Zeitschrift, die Psyche, deren Mitherausgeber ich bin. Die hat sich auch erst sehr spät, nicht sehr spät, mit der Vergangenheit, der eigenen Vergangenheit, der eigenen Psychoanalytiker, die im Dritten Reich auch als Psychoanalytiker noch im Göring-Institut gearbeitet haben. Das heißt nicht als Psychoanalytiker, das durften sie nicht mehr sein, denn das war ja ein Freudscher Begriff und Freud und seine Werke waren ja verbrannt, aber als Psychotherapeuten durften sie arbeiten. Im Sinne Jungs und so weiter. Also sie haben auch sicherlich im Sinne Freuds etliche von ihnen gearbeitet, aber das durfte nicht so genannt werden. Sie haben ja auch dem zugestimmt, dass alle jüdischen Mitglieder der Psychoanalytischen Vereinigung in Berlin, dass die aus der Vereinigung austreten mussten, die dann emigrieren mussten. Es gab dann eine judenfreie Psychoanalyse, was ja eine recht komische Tatsache ist, da Freud und alle bekannten Psychoanalytiker, also nicht nur der Begründer, sondern auch alle die, die weiter an deren Ausbreitung und an deren Vertiefung gearbeitet hatten, waren ja alles Juden. Nun, ich weiß selber, dass auch mein Mut begrenzt war und es wahrscheinlich viel dazu gehörte, wirklich in den Widerstand zu gehen. Denn es war klar, dass man damit einem meist schrecklichen Tod entgegensah, wenn das in irgendeiner Weise bekannt wurde. Aber die haben sich natürlich angepasst. Nicht klar, sie haben auch fürs Militär gearbeitet, die Neurosen der Soldaten behandelt, die Homosexuellen behandelt, haben auch selbstverständlich an der diffamierenden Haltung solcher angeblichen Perversionen des damaligen Regimes teil und vieles mehr. Also es gab sehr vieles, worüber sie als Psychoanalytiker nicht gerade stolz empfinden konnten. Aber okay, wer ist schon ein Held? Das will ich gerne zugeben. Aber dennoch galt es ja, sich damit auseinanderzusetzen. Was hatte man eigentlich damals getan und warum hatte man das getan? Gerade Psychoanalytiker sind ja doch der Erinnerungsarbeit verpflichtet. Es dauerte also sehr lange. Sie wurden ja dann in die Internationale Psychoanalytische Vereinigung, ein Teil von ihnen, wieder aufgenommen. Und das war für sie der Grund. Wir sind wieder international akzeptiert. Okay, wir können die Vergangenheit abschließen. So wurde es dann auch gemacht. Sehr unanalytisch, aber so war es. Und das ist dann wieder aufgenommen worden, hauptsächlich von der Psyche. Diese Durchleuchtung der Vergangenheit, die eben auch eine Aufarbeitung sein sollte, die wurde uns sehr übel genommen hier in der Psyche. Und es kam zu einem recht erregten Briefwechsel mit den verschiedensten Psychoanalytikern in Deutschland, die uns dann natürlich auch das übliche vorwarfen, nämlich Nestbeschmutzung. Das heißt, wir hätten uns da äußerst indiskret und einzelnen Personen gegenüber unfair und in Anführungszeichen beschmutzend verhalten, was uns hier als Redaktion ziemlich absurd schien. Nicht? Es ist klar, dass wenn man eine solche Vergangenheit aufzuarbeiten versucht, auch immer Menschen damit verbunden sind, die darin involviert haben und eine ganz bestimmte angepasste Haltung zeichnen. Das war unvermeidbar. Aber das war ja in dem Sinne keine Diffamierung, denn so war es nun mal und wir waren alle diffamiert, wenn man so will. Jeder, der überlebt hat, ist irgendwo diffamiert. Und eine Auseinandersetzung fordert natürlich ein Stück Mut, auch der Analytiker selber, was aber eher abgewehrt wurde oder Zorn und Ausgrenzung zur Folge hatte. Soweit ich weiß, waren damals im Göring-Institut eigentlich keine Frauen direkt involviert, auch in die ganze Nazi-Zeit, soweit mir bekannt ist. Halten Sie das für einen Zufall, dass die da zurückhaltender waren? Das waren hauptsächlich Männer, natürlich. Und auch diese, die aktiv dafür gestimmt haben, sich dem Göring-Institut anzunähern. Alles die, die irgendwie hervorgetreten sind, waren Männer. Es gab eine Frau darunter, Käthe Dreger, die auch über diese Zeit geschrieben hat und versucht hat zu verstehen, wie es dazu kam. Die hat sich schon deswegen herausgehalten aus der aktiven Anpassungsbewegung, weil sie Trotzkistin war. Die war wohl auch mit der damaligen Roten Kapelle verbunden. Das waren ja linke Widerständler, die ja mehr oder weniger alle dann im Laufe des Krieges entdeckt wurden und hingerichtet wurden. Ja, ich wollte damit eigentlich auch überleiten auf Ihr zweites großes Thema, die Frauen. Und da haben Sie ja in Ihrem Buch Die friedfertige Frau geschrieben, dass Frauen eine andere Verarbeitungsmöglichkeit oder Ausdrucksmöglichkeit für Aggressionen haben durch ihre Erziehung, durch ihre Sozialisation. Sie wissen ja, es gibt diesen Streit mit Mason oder Masson oder auch mit Alice Miller, dass Freud aus Feigheit seine sogenannte Traumatheorie aufgegeben hatte, nämlich dass Neurosen entstehen, indem die Patienten in früher Kindheit von ihrem Vater, Verwandten oder auch Nichtverwandten, sexuell verführt worden seien. Freud entdeckte dann, dass das natürlich der Fall ist und auch vielleicht gar nicht selten der Fall ist, aber dass auch solche, die nicht direkt ein Trauma erlitten hätten, zum Beispiel durch sexuelle Verführung, Neurosen entwickelten aufgrund ihrer Fantasien, die sie mit Vater und Mutter hatten, also der berühmte Ödipus, dass also ein Mädchen mit ihrem Vater, von ihrem Vater sich ein Kind wünscht und der Junge mit seiner Mutter à la Ödipus schlafen will. Also das Fantasien krank machen. Und er merkte, dass es Triebe und die Angst vor bestimmten Trieben, die Leute dazu bringen, die Dinge zu verdrängen oder Symptome zu entwickeln, mit denen sie sich selber bestrafen, aber die ihnen dann auch unmöglich machen, dem angsterregenden Trieberlebnis zu realisieren. Nicht? Also das war die Triebtheorie und das war mehr etwas, was jedem Menschen passiert, abgesehen von den Traumen, denen er ausgesetzt ist. Also auch da hat er dann gesagt, ja, der Junge hat die Kastrationsangst, er will also Vater umbringen und Mutter heiraten in seinen unbewussten Fantasien und dann fürchtet er natürlich die Vergeltung des so starken Vaters, der wird ihn also körperlich lädieren, das heißt, er wird ihn kastrieren, denn das ist schließlich das Organ, mit dem er das vollziehen möchte, was so verboten ist. Die Mädchen, die aber sehr viel mehr sich mit der Mutter identifizieren und dann sehr wohl bald spüren, ich meine, ich will hier nicht zu lange werden, aber nur um diesen Weg zu vollziehen, damit man den verstehen kann, die leiden nicht so sehr an Kastrationsangst, sondern mehr an Penisneid. Nicht? Sie sehen, dass der Junge in dieser Gesellschaft bevorzugt wird und der Junge hat dadurch auch einen ganz anderen Zugang zur Mutter. Die Mutter liebt ihn meistens mehr als das Mädchen, ihm wird mehr zugestanden an Freiheit als dem Mädchen. Also das Mädchen ist voller Penisneid und will dann als Ersatz für den Penis, den sie nicht hat, will sie ein Kind vom Vater. Das macht ihr zwar auch Angst, denn das wird die Mutter, mit der sie ja auch sehr verbunden ist und von der sie sehr abhängig ist, ihr nicht gerade als etwas Gutes anerkennen. Also die Ängste des Mädchens sind mehr die Angst vor Liebesverlust und die des Jungen sind mehr die Angst vor Vergeltung und körperlicher Lädierung, Kastrationsangst und so weiter. Also es ist nicht nur die Erziehung, so Freud, sondern es ist die Triebe, wie sie sich aufgrund der Anatomie, wenn Sie so wollen, entwickeln. Sie entwickeln sich auch oral, anal, ödipal, genital. Also da hatte Freud so ganze, aufgrund von Beobachtungen und aufgrund natürlich von Beobachtungen, die er theoretisch umsetzte, seine Vorstellungen von weiblicher und männlicher Entwicklung. Ja, und infolgedessen gehen Männer anders mit ihrer Aggression. Die haben, ja, wollen den Vater umbringen, um mal auf dieses einfache Gebilde des Ödipus-Komplexes zurückzukommen. Sie wollen den Vater umbringen, müssen dann diese Aggression verinnerlichen, denn schließlich ist der Vater da als drohende unmittelbare Außenwelt, die man ja auch liebt, von der man ja auch abhängig ist. Sie verinnerlichen diese Aggressionen einerseits dem Vater gegenüber, aber da sie mit diesen Aggressionen ja gar nicht so leicht fertig werden können, verschieben sie sie auf sogenannte Sündenböcke. Sie finden also andere. Und das erleichtert ihnen auch eine ganz bestimmte Erziehung, denn Jungen sollen ja selbstbehauptend sein, nicht? Sie sollen aggressiv sein, sie sollen sich durchsetzen können. Da sie sich aber mit ihren Wünschen dem Vater gegenüber nicht durchsetzen können, denn der würde dann sofort zur Vergeltung greifen, brauchen sie andere Menschen, andere Gebiete, auf denen sie ihre Aggressionen verschieben können. Das ist also die Sündenbock-Theorie, die eine Mischung ist, wenn man so will, von Triebentwicklung Richtung Freud als einer Gesellschaft, die den Jungen auch Aggressionen quasi aufzwingt, nicht indem sie Erfolg haben sollen, durchsetzungsfähig sein sollen, etc. Ihre Gefühle unterdrücken sollen, sie dürfen nicht weinen, sie dürfen nicht schwach sein, sie dürfen nicht mitleidig, liebevoll sein. Und ein Mädchen wird ganz anders entzogen. Ihre Triebentwicklung bringt sie auch schon dahin, aus Angst vor Liebesverlust ihre Aggressionen mehr nach innen zu wenden. Und die Kultur erlaubt ihr aber nicht, also auch der Knabe wendet die Aggression erstmal nach innen, aber verschiebt sie sehr schnell, weil seine eigenen Wünsche und die Erziehung ihn dazu bringen, die Aggression nach außen, Sündenböcke etc. zu verschieben. Ein Mädchen verinnerlicht mehr, wird zu einem masochistischen Verhalten erzogen, nämlich aufopfernd, sich selbst Vorwürfe machen. Ihre Gefühle darf sie zeigen, zeigt sie auch, lernt sie dadurch natürlich auch sehr viel besser kennen als ein Junge und muss liebevoll mit ihrer Umgebung umgehen, sonst wird sie nicht als richtiges Mädchen angesehen und wird auch nicht geliebt werden, muss fürs Haus, im Haus helfen, die Geschwister miterziehen. Alle diese Dinge werden einem Mädchen wie selbstverständlich zugeschoben und einem Jungen eben gar nicht. Das heißt natürlich, sie lernt von vornherein, sich eine andere einzufühlen und sie ist schließlich auch immer die Unterdrückte. Sie lernt auch die Unterdrückten und Schwachen einfühlend zu verstehen und hat ganz andere Möglichkeiten, sich dann für diese einzusetzen. Die Wirte in dieser Gesellschaft verlangen vom Mann, dass er sich so entwickelt, schließlich Höhepunkt, perverser Höhepunkt Nazizeit, und von der Frau, dass sie sich einfühlend entwickelt, dass sie aber gleich, sie hat natürlich ursprünglich psychobiologisch die gleichen Aggressionen wie der Mann, muss sie gegen sich wenden, muss sie verwandeln in Aufopferung, hinter der dann sehr häufig auch eine unerträgliche Vorwurfshaltung steht, das wissen wir ja auch. Also sie hat aber, und das wurde ich auch immer wieder gefragt, natürlich auch an der Nazi-Zeit teilgenommen, nicht? Und da muss man einerseits sehen, sie hat sich angepasst, sie wurde immer zur Anpassung hin erzogen, nicht zur kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, sondern zur Einfühlung und das heißt auch natürlich zur Anpassung an die Mächtigen, denn sie war ja auch immer darauf angewiesen, geliebt zu werden. Nun gut, sie hat sich angepasst. Sie hat sich sicherlich nicht nur angepasst, sondern ihre untergründigen Aggressionen haben sicher auch dazu beigetragen, dass sie manchmal mit Genuss verfolgt hat, wie die ihnen zugehörigen Männer ihre Aggressionen austoben konnten, Sündböcken gegenüber. Also sie hat sich auch der Ideologie angepasst. Wenn sie auch als Täterin nur selten in Frage kam, war sie doch als Mitläuferin, als angepasste Mitläuferin, wenn Sie so wollen, auch Mittäterin, keine Frage. Also man kann sagen, die weiblichen Werte sind sehr viel menschlicher, haben sehr viel mehr mit Einfühlung, mit Verstehen von Unterdrückung und Schwäche bei Menschen zu tun, als die männlichen Werte. Aber die Gefahr ist, dass sie sich diesen männlichen Werten anpassen und die bei sich selber unterdrückten Aggressionen dann mitgenießen, wenn Männer diese ausleben. Also Frauen sollten auch sich selber gegenüber nicht unkritisch sein und nicht sozusagen als prädestinierte Unschuldslämmer betrachten, sondern sie haben eben auch mitgemacht und Das zu sehen, erscheint mir auch in der heutigen Frauenbewegung außerordentlich notwendig. Natürlich haben die Männlichkeitswirte uns Kriege beschert und führen weiter zu dieser Art von Rücksichtslosigkeit und nur auf Erfolg aus sein, wie wir das heute sehen. Und die Frauen in ihrer einfühlenden Mütterlichkeit, nämlich in ihrer Sorge für Schwache, sind da erzieherisch schon ganz anders prädestiniert, sich für Menschlichkeit einzusetzen. Nur, man sollte nicht vergessen, dass in ihrer Anpassung auch ihre untergründigen Aggressionen immer zum Zuge kommen und sehr, sehr gefährlich sind. Dass, wenn man sich das als Frau nicht bewusst macht, dann kann auch eine sogenannte friedfertige Frau nicht für den Frieden sorgen, sondern untergründig sorgt sie weiterhin für Aggressionen und Ausleben von Aggressionen und Unterdrückung von Schwachen. Also das Einfühlungsvermögen müsste eigentlich mit Kritikfähigkeit gepaart sein, um wirklich was zu verändern. Um ja, dringend mit Kritikfähigkeit, mit mehr Mut, auch Starke anzugreifen. Nicht mit Anpassung an Starke und Mächtige, sondern mit Einsicht in die unmenschlichen Verhaltensweisen, in die zu Kriegen führenden Projektionen von Männern und vieles, vieles mehr, in der Rücksichtslosigkeit in Bezug auf Zerstörung der Natur etc. Es geht wirklich nicht nur darum, zu sagen, ja, wir sind mütterlich, wir sind einfühlend, wir sorgen für die Schwachen, wir opfern auf, der Staat braucht keine Sozialleistungen mehr zu vollziehen, denn wir Frauen machen das ja alles umsonst und so weiter, seht, wie gut wir sind. Sondern auch zu sehen, dass sie genauso verpflichtet sind, sich nicht an eine Gesellschaft anzupassen, die eben zu Nazi-Ideologie führt, die zu Kriegen führt, die zu Selbstzerstörung mithilfe von Atomwaffen führt, die zu einer Form der freien Marktwirtschaft und des Kapitalismus führt, die Zerstörung ganzer Kontinente mit einbezieht. Nicht? Also wenn eine Frau sagt, ja, ich ziehe mich zurück auf meine weiblichen Werte, dann zieht sie sich aus der Verantwortung zurück, die sie genauso mitträgt, indem sie das andere nicht angreift, das andere nicht öffentlich bekämpft und wirklich mehr Mut zeigt, die Mächtigen von ihrem Wege aktiv abzubringen. Es hat ja eine Zeit gegeben, so Ende des Krieges und nach dem Kriege, als die Männer eigentlich nicht da waren, als die Frauen alleine zurechtkommen mussten. Und da haben sie ja auch Verantwortung gezeigt und haben ja auch gezeigt, dass sie eben auch sehr selbstständig sein können. Trotzdem hat sich ja dadurch eigentlich sehr wenig verändert. Das heißt, es ist ja wieder zurückgeschlagen. Als die Männer wieder da waren, beziehungsweise sich wieder erholt hatten von der Niederlage, waren die Frauen ja wieder dann doch sehr anpassungsfähig an die Männer. Ja, die Frauen konnten ja tatsächlich, ich meine, die Frauen haben gelernt, das haben sie übrigens im Ersten Weltkrieg auch gelernt. Und nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir es mit sehr selbstständigen Frauen zu tun. Und da haben wir auch gedacht, es bricht eine andere Ära aus. Die Frauen werden eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft haben und werden auch diese Gesellschaft ändern können. Das ist dann leider auch sehr schnell zusammengebrochen. Und so war es ja auch während des Zweiten Weltkriegs. Die Frauen mussten allein zurechtkommen. Sie kamen auch allein zurecht. Die Frauen können ja sehr viel mehr, als sie selber glauben. Sie können wirklich allein zurechtkommen und sie merken ja dann auch wirklich diese ideologische Beschränktheit, aber auch die Infantilität, die Männer haben, wenn sie in ihre Familien zurückkehren und dann wie egoistisch ungezogene Kinder alles für sich fordern und gar noch eifersüchtig auf ihre eigenen Kinder sind. Also das haben die Frauen sehr wohl gemerkt, wozu sie imstande waren. Nur kaum ist dann das Übliche wieder eingetreten in Wirtschaft und Politik, sitzen Männer zu 99%, und das ist dann schnell auch wieder den Weg gegangen, den es schon vorher gegangen ist, ohne großen Widerstand, nicht? Also die Frauen haben sich ja auch nicht zusammengetan, um zu sagen, jetzt wollen wir mal eine andere Gesellschaft. Ihr habt uns in diesen letzten, nun alles verderbenden Krieg geführt. Das war doch ein Ende von allem, was man sich nur vorstellen könnte, aller Ideale, aller Kultur, aller Menschlichkeit. Also bitte raus mit euch aus den führenden Positionen. Das haben sie eben leider nicht getan und nicht gesagt und nicht getan. Sondern dann in ihrer Angst vor Liebesverlust und vielleicht auch in einer gewissen Überanstrengung, ach Gott, ja, jetzt werden wir uns mal wieder zurückfallen lassen in die Passivität, haben sie dann Stück für Stück sich alles wieder abnehmen lassen und die Männer haben die Gesellschaft Wirtschaftspolitik übernommen. Und das, wie wir alle wissen, in den 50er Jahren, Sie wissen ja, die furchtbaren Juristen, aber nicht nur die, Globke und alle, sind wieder in die Stellungen, die meisten Nazis, die eine Stellung inne hatten, sind wieder in entsprechende Stellungen hineingekommen. Und diejenigen, die während der Nazizeit verfolgt waren, haben nur selten sich gegen die Mehrheit durchkämpfen können und Macht gewinnen können. Es waren wieder die alten Leute, die entsprechende Ämter einnahmen. Insofern hat sich auch darin gar nichts geändert. Wie wäre das denn aber vorstellbar, wenn Frauen sich da ändern würden und wirklich mehr ihre Macht, ihre Fähigkeiten in Anspruch nehmen würden? Wie würden denn dann möglicherweise die Männer darauf reagieren? Denn das wäre ja auch eine Kränkung zum Teil für die. Nun, Sie wissen ja, ich meine, das habe ich am eigenen Leibe gespürt, wie viel Aggressionen in Männern wach werden, wenn Frauen sich gegen den von ihnen gesetzten Trend wehren. Also das macht sie außerordentlich wütend. Ich meine, ich habe in meiner eigenen Vereinigung erlebt, dass man mich alles andere als freundlich behandelt hat, gerade als ich mich für Frauen einsetzte und für die damit verbundenen Wertvorstellungen stark machte. Das hat mich nicht gerade beliebt gemacht. Ich bin nun so und so alt und jeder Mensch weiß, dass ich keine Karriere mehr anstrebe. Aber Gott gnade mir, wenn ich mitten im Machtbereich gestanden hätte und tatsächlich auch, was Karriere und Beruf betrifft, eine Rivalin gewesen wäre, dann hätten die mich wahrscheinlich noch sehr viel weniger freundlich behandelt. Also Frauen, die versuchen, sich gegen die Männerwelt zu wehren, die müssen schon einigermaßen gewappnet sein, um das durchzustehen. Aber es wäre der Mühe wert. Und es sind ja auch immer mehr Frauen, die es versuchen. Gut, es ist noch wenigen gelungen, in wirkliche Machtpositionen einzudringen. Dann sind sie ja auch identifiziert mit einem erfolgsbesessenen Aufsteiger-Spießbürgertum, wie zum Beispiel Frau Thatcher, nicht? Ich meine, wenn man sich dann mit Idealen der Männer identifiziert und aufgrund dessen, sie war sehr mit ihrem Vater identifiziert, ich habe mich ein wenig mit ihrer Biografie beschäftigt, wenn man dann die gleichen Ideale übernimmt, dann ändert man ja auch, nur weil man eine Frau ist, nichts in dieser Gesellschaft. Viele in der Frauenbewegung sind ja für die Quotierung, weil sie glauben, es wird schon etwas nutzen, wenn Frauen in der Politik sind. Und sie mögen recht haben. Sie sind vielleicht doch immer etwas anders als Männer. Sie können allerdings, so zumindest sehe ich Frau Thatcher, auch zurückdrehen, wenn sie ganz besonders mit ihren Vätern identifiziert sind, die ja eigentlich aus dem vorherigen Jahrhundert stammen und dadurch eben jenes kleinbürgerliche Aufsteigertum weiter als das Zentrum ihrer politischen Tätigkeit ansehen. Aber ich glaube schon, dass Frauen sich, obwohl sie natürlich enormen Aggressionen von der Männerwelt ausgesetzt sind, sie sind natürlich nicht weiblich und attraktiv, schon gar nicht. Auf Liebe müssen sie verzichten, ihre Angst vor Liebesverlust, die ihnen so früh inhärent ist. Die ist also auch real, das ist keine nicht? erotische Angst, sondern wirklich auch reale Angst. Die ist auch sehr real, nicht? Die können sie, wenn sie die verlieren, dann wird wirklich mit totaler Rücksichtslosigkeit gegen sie angegangen. Aber sie sind mehr als die Hälfte überall. Also wenn Sie das bedenken und mal diese Angst ein Stück weit überwinden und sehen, was Sie auch alles können und vielleicht dann wirklich mit Hilfe von anderen Idealen und anderen Vorstellungen von menschlichem Verhalten erreichen könnten, eine andere Gesellschaft formen könnten. Das stelle ich mir ja als Ziel der Frauenbewegung vor, wenn ich auch weiß, dass das noch seine Zeit braucht, die wir vielleicht gar nicht mehr haben. Wer weiß. Ihr Interesse jetzt speziell an der Frauenbewegung, an dem, was Frauen eben auch von Männern unterscheidet, hängt das damit zusammen, dass Sie eben in London damals sehr viel weibliche Analytiker, also Analytikerinnen, kennengelernt haben? Ja, wissen Sie, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich von Kindheit auf eine sehr selbstständige Mutter hatte. Also eine Mutter, die auch auf ihre Weise durchaus, das habe ich schon in der Pubertät ihr vorgeworfen, mir etwas allzu bürgerlich war, auch bürgerlich angepasst war. Aber sie war dann doch nicht so angepasst. Sie ist ja lange berufstätig gewesen und hatte auch durchaus ihre Neigung, kritisch gegenüber bestehenden Verhältnissen und Frauenrollen aufzutreten. mir oft nicht kritisch genug. Aber von der ich das schon früh mitbekommen habe, dass Frauen auch stark sein können, dass sie dann aber gleichzeitig leider Gottes immer wieder zu schnell die Neigung haben, Ja zu sagen, wo sie besser Nein gesagt hätten. Ich bin dann später mit anderen Frauen, auch in meiner Schulzeit, war mir eine Lehrerin ein großes Vorbild, die in der Lage war, uns, ich sagte schon, mit Literatur, Philosophie, Psychologie in Verbindung zu bringen, die ganz gegen die bestehenden Ideale der Nationalsozialisten und der unsagbar seichten Literatur, die von diesen vertreten wurde, auftrat. Also die war auch sehr mutig, indem sie uns das auf diese Weise beibrachte und unsere Weltsicht erweiterte. Also es war wiederum eine Frau, die für mich ein Vorbild war. Ein Vorbild, die etwas in einem aktivierte, die nicht verlangte, dass man passiv etwas von ihr übernahm. Denn Vorbilder können ja auch sehr lähmend sein, wenn sie einen quasi zur Passivität verurteilen und man nur roh schluckt, was sie einem da anbieten. Und so waren es Frauen, so waren es dann natürlich auch Frauen wieder in der Psychoanalyse, als ich nach London kam, so war es Anna Freud, Paula Heimann und manche andere, die mir unmittelbar vermittelten, was Psychoanalyse an Erkenntniserweiterung und Augenöffnung für das eigene Verhalten und für das der Umgebung bringen konnte. Also auch das waren Frauen. Und so gab es immer wieder sehr viele Frauen, allerdings auch Männer. Also Balint zum Beispiel, mein damaliger Lehranalytiker, hat mir sehr viel vermittelt. Freud hat mir sehr viel vermittelt. Viele andere. Mit meinem Mann habe ich sehr gerne zusammengearbeitet. Ich denke schon, dass wir uns gegenseitig in der Tat gegenseitig viel voneinander lernen konnten. Also es waren nicht nur Frauen, aber eben häufig auch Frauen. Und das habe ich ja auch als Frau in einer Männerwelt immer und zunehmend erlebt, dass es außerordentlich schwer ist, sich als Frau mit einer anderen Meinung als die gängige durchzusetzen. Solange man sich als Frau anpasst und sagt, natürlich bin ich Nummer zwei, selbstverständlich haben die Männer die bevorzugten Stellungen, sind Chefs und sind Nummer eins und natürlich richte ich mich danach. Und ich bin bereit, in der untergeordneten Stellung, in der ich ja auch eine ganze Menge zu tun und zuzuarbeiten, aber auch zu sagen habe, mich daran zu gewöhnen, und mir diese Hierarchie als Selbstverständlichkeit nicht nur gefallen zu lassen, sondern sie auch zu verinnerlichen. Wenn man das in Frage stellt, wenn man anfängt, wirklich auch die Verhalten der Männer kritisch zu sehen und sie nicht mehr als überlegene Leithammel sich gefallen zu lassen, dann fängt man natürlich an, auf Liebe verzichten zu müssen. Ja, eine Frage habe ich noch, wie Sie die Zukunft der Psychoanalyse in Deutschland sehen, beziehungsweise wie Sie sich die wünschen. Oh, ja, ich wünsche mir die Zukunft der Psychoanalyse in Deutschland als, wenn Sie wollen, sehr psychoanalytisch. Nämlich sich immer wieder außerhalb stellend und immer wieder sich selbst seine Art der Ausbildung, seine Art der Institutionalisierung kritisch zu betrachten und die Lehren daraus zu ziehen und sich zu fragen, ja, mein Gott, wenn ich mich so institutionalisiere und eine schulmäßige Ausbildung aufbaue, dann erziehe ich doch eigentlich die Menschen, die mir darin folgen müssen, die jungen Menschen, dazu, meine Vorstellungen von Gut und Böse, von Rollenbildern männlich-weiblicher Art, von seelischen Entwicklungen unkritisch anzunehmen. Dann kann ja genau das, was Freud zum Beispiel als Grundbedingung der Psychoanalyse ansah, nämlich die freie Assoziation, ja gar nicht mehr stattfinden. Nämlich in der freien Assoziation, da kommt ja alles das, was man bemerkt, herein und was man sieht, herein. Und da muss man ja auch die Türen offen lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass man nichts annimmt, ohne es von allen Seiten her betrachtet zu haben und ohne auch zu sehen, wie dieses von außen kommende auf einen wirkt, wie viel Ängste man entwickelt, wie viel Zweifel man entwickelt, wie viel Aggressionen man entwickelt. All das muss ja mit hinein. Das heißt, Kritik sich und anderen gegenüber ist ein Dauervorgang. Es ist eine das Denken ist eine permanente Revolution, wenn man so will. Oder es ist kein Denken. Und diese permanente Denkrevolution scheint mir die einzige der Psychoanalyse würdige Entwicklung zu sein. Was haben Sie so für sich selbst für Zukunftspläne? Haben Sie noch Projekte in nächster Zeit, die Sie verwirklichen wollen? Ich habe viele Projekte. Wissen Sie, ich werde demnächst 70 und habe also auch die Freiheit, sozusagen einerseits ohne Zukunft zu leben, nicht no future. Vielleicht habe ich sehr viel verständigt, habe sehr viel mit jungen Menschen auch zu tun, die sich ja auch mit so das Gefühl haben, als wenn sie no future haben, aber natürlich ja, sie haben ja eine und das ist sehr viel verzweiflungsvoller, als wenn man mit 70 ja ungefähr ablesen kann, wann und dass man stirbt, ist klar, das ist jedem Menschen klar, aber wird einem klarer, je älter man ist. Ja, ich beschäftige mich seit vielen Jahren, das ist dann auch sehr interessant, weil es immer wieder neue Gebiete eröffnet, mit Frauen wie Simone de Beauvoir, mit Frauen wie Margaret Mead, wie Karen Blixen, wie Helene Deutsch, mit Christa Wolf und noch einigen anderen. Und je mehr ich mich mit ihnen beschäftige, komme ich ja dann natürlich auch mit dem ganzen Umkreis zusammen oder auch mit der Denkherkunft dieser Frauen in Berührung. Und das ist außerordentlich interessant. Und da mache ich mir dann natürlich aufgrund meiner eigenen psychoanalytischen Denkweisen, aber auch auf dessen, was ich mit mir selber innerlich und äußerlich erlebe, meine Gedanken dazu. Und das ist außerordentlich anregend. Das ist ein Buch, das ich eigentlich schon fertig hatte, aber jetzt wieder neu dran gegangen bin, weil es noch so vieles gibt, was natürlich mit dem Leben und dem Werk aller dieser Frauen zu tun hat, was ich noch nicht weiß. Ich werde ganz sicherlich das Buch beenden, ohne alles zu wissen, aber es ist sehr, sehr anregend für mich. Ich habe gezittert vor Hass. Unter diesem Titel brachten wir heute ein Gespräch mit Margarete Mitscherlich, das Marianne Knerich am 23. Juli, wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag, in ihrer Praxis aufgezeichnet hat. Meine Damen und Herren, am kommenden Dienstag, dem 29. September, senden wir im Forum der Wissenschaft ein weiteres Gespräch. Wolfgang Kirchesch sprach mit Professor Max Müller in Freiburg über Martin Heidegger. Titel dieser Sendung: Wer groß denkt, irrt groß.